Ein Unfall auf der Straße, Bericht eines Zeugen. Ich bin ein Zeuge eines Unfalls, der gestern auf der Hauptstraße passiert ist. Ein Auto hat plötzlich gebremst, weil ein Fahrradfahrer die Straße überquert hat. Der Fahrer des Autos konnte nicht rechtzeitig anhalten und hat den Fahrradfahrer leicht verletzt. Zum Glück war der Krankenwagen schnell da. Es gab viele Leute, die dem Fahrradfahrer geholfen haben. Der Fahrer hat sich entschuldigt und die Polizei hat den Unfall aufgenommen.